2010. Komm mit, wir retten jetzt die Welt vor den Banken. Die Wirtschaftskrise von 2008 hat viele internationale Großbanken in Schwierigkeiten gebracht. Die Demonstration wendet sich dagegen, diese Banken mit Steuergeldern zu sanieren und stellt generell ein Wirtschaftssystem in Frage, das immer wieder zu Krisen führt, einfach weil die, die arbeiten und den Reichtum der Welt erzeugen, nicht genug verdienen, um diesen Reichtum auch kaufen zu können.